Hallo zu einer neuen Episode. Vor euch am Mikrofon sind Florian und Manuel. Ja, auch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag oder immer wann ihr diese Episode hört, auch von mir. Und heute geht es um welches Spiel, Florian? Wir zocken Dice World. Das ist ein sehr cooles Spiel und wir haben das jetzt schon geöffnet. Also ich habe das auch schon geöffnet, weiß ich gar nicht. Überschrift. Ich hab's auch offen, ja. Und die erste Taste, die wir hier hören, heißt. 24 Hour Unlimited Gold. Taste. Ja, das ist nicht so wichtig. Das ist nur, wenn man da draufklickt mit einem Doppeltipp, dann landet man im Store und kann sich 24 Stunden unbegrenztes Gold kaufen. Was das Gold ist, für was es gut ist, da kommen wir aber später noch. Jetzt erkunden wir kurz die App. Statistik. Taste. Überschrift. Ja, hier kann man die Statistiken einsehen von sich und seinen Freunden. Level 22. Überschrift. Ja, sagen sie. Aktueller Levelstatus. Fortschritte zum nächsten Level. Überschrift. Ja, der Levelstatus kommt unter Level. Gewonnen 183. Überschrift. Verloren 205. Überschrift. Wie man gewonnen und verloren hat. Überschrift. Ja, genau. Und hier, wie viele Spiele aktuell offen sind. Gold 1005. Und Überschrift. das ist dieses Gold, das braucht man für Bonuswürfel. Und ein Bonuswürfel kostet 1 Gold. Und wenn man unbegrenztes Gold hat für 24 Stunden, dann steht dort Unlimited und man kann eben unbegrenzt Gold ausgeben. Dazu aber später mehr, für was das gut ist. Das erklärt nämlich dann der Florian. Spiel bewerten. Taste. Überschrift. Hier kann man das Spiel bewerten. Ja, habe ich nicht gemacht. So schlecht wie das ist. Nee, Spaß. Überschrift. Hier finden sich die Turniere zum Spiel. Da kann man für Gold oder eben kostenlos spielen und dann Gold gewinnen, wenn man gut ist. Account-Einstellungen. Taste. Und hier hat man die Überschrift. Account-Einstellungen. Da kann man alles Mögliche einstellen. Die können wir uns ja nachher vielleicht noch anschauen. Erstelle ein Spiel. Taste. Überschrift. Hier kann man ein Spiel erstellen. Du bist dran. Viel Glück. Und hier finde ich dann die Spiele, die aktuell laufen. Fahrt-Limit-Mortag. Es wurden 0 Punkte gewürfelt. Letzter Zug vor 9 Stunden. Wenn ich jetzt hier Aktionen doppeltippe, dann verfügbar. komme ich auch schon ins Spiel rein und können wir gleich mal machen. Jetzt gehen wir noch mal weiter, was danach noch so kommt. Freunde herausfordern. Taste. Wenn ich hier drauf drücke, dann komme ich eben zu Facebook, aber da funktioniert das irgendwie nicht richtig. Deshalb würde ich das immer nur innerhalb der App machen. Twitter. Taste. Ja, wenn man hier auf Twitter klickt, kann man eben maximal, aber glaube ich nur fünfmal auf Twitter für Dice World werben und bekommt dann Gold. Bestenlisten. Taste. Hier gibt es die besten Listen. Hilfe und Tutorials. Taste. Store. Taste. In diesem Store kann man sich Gold kaufen oder eben irgendwelche Würfel, die halt dann besser aussehen. Kostenloses Gold. Taste. Wenn man hier draufklickt, dann startet ein Video und man bekommt nach dem Anschauen kostenloses Gold. Akzessible Videopoker. Taste. Das sind Werbung für andere Spiele. Gehen wir mal weiter. Akzessible Blackjack. Deine Gegner. Ein neues Spiel starten. Ja, hier sind die Gegner, die noch zurückspielen müssen. Feedback. Da aber jetzt keine sind, geht es gleich weiter mit Feedback. Kürzlich beendete Spiele. Und Überschrift. hier habe ich dann die kürzlich beendeten Spiele. Das werden dann alle angezeigt. Klick. Box. Ja, hatte ich. Rematch. Taste. Und bei Rematch kann ich einfach Aktionen gleich verfügbar. nochmal Löschen. herausfordern. Ja, jetzt würde ich mal sagen, Florian, jetzt spielen wir mal ein Spiel, oder? Such du aus welches? Gut, dann gehe ich jetzt nochmal 24 auf Hour Erstelle ein Unlimited Gold. Spiel. Statt Level 300. Okay. Spiel. Turn. Akkundein. Erstelle ein Spiel. Taste. Über. Erstelle ein. Zurück. Taste. Spiel mit dem Computer. Tutorials. Freund einladen. Eine Einladung. Benutzername Schrägstrich E-Mail. Suche nach einem Spieler anhand von Benutzername oder E-Mail-Adresse. Ja, hier können wir jetzt entweder nach einem Spieler suchen, aber da ich den Florian schon mal herausgefordert habe, gehe ich einfach auf frühere Gegner. Spielreihe. Früherer Gegner. Einen. F aktualisieren. Früherer Gegner. Neues Spiel. Zurücktaste. Früherer Gegner. Vanessa 7000. Boxiel. Mordtag. Hier einfach doppeltippen. Auswahl. Mordtag gefunden. Und jetzt Fakle. Taste. kann ich hier ein Spiel auswählen. Was möchtest du denn spielen? Du entscheidest. Jatsi. Taste. Balut. Taste. Pick. Taste. Tres. Taste. 1, 4, 24. Taste. Abbrechen. Taste. Auswahl. Lassen Bonusrollen von beiden Spielern. Taste. Das ist eben das mit dem Bonus. Das heißt, wenn man einmal verkackt hat, kann man den Bonuswürfel nehmen und es nochmal versuchen. Das kostet Eben. dann immer 1 Gold. Genau, dieses Spiel hier, das beinhaltet 6 Würfelspiele und wir spielen jetzt mal eins davon. Ich würde sagen, wir spielen mal eine Runde Pick Bonus. Okay. Also doppelt tippe ich auf Pick. Nee, das nicht hier. Pick. Runde ab, zurück, Taste. Und jetzt sind wir im Spielfeld drin. Das können wir uns mal kurz anschauen. Zurück, Taste. Pick Bonus mit Mautag. 0 to 0. Das ist der Punktestand. Player 2 Statistik. Taste. Das sind die Statistiken vom anderen Spieler. Germany. Bild. Runde 1. Bonus stille wähle Bild vor Disturn. Ja, das heißt, dass der Bonus noch verfügbar ist und danach geht's schon ans Werk. Würfeln. Taste. Würfeln. Und das mache ich jetzt mal. Ich habe aber hier eine tolle Einstellung aktiviert in den Account-Einstellungen. Ich kann auch einfach schütteln, um zu würfeln. Gewürfelte Punkte. 6. Ja. Ich kann jetzt einfach würfeln, bis einmal Pick kommt, denn ich habe hier einen Bonuswürfel. Also mache ich das mal. Gewürfelte Punkte. 9. Gewürfelte Punkte. 5. Gewürfelte Punkte. 17. Gewürfelte Punkte. 2. Gewürfelte Punkte. Pick. Ah, und jetzt kann ich hier den Bonuswürfel verwenden. Verwende Bonuswürfel für 1 Gold. Taste. Verwende Bonuswürfel für 1. In Bank einzahlen 28. Dann würfel ich jetzt noch einmal. Taste. Also drücke ich jetzt mal auch hier auf die Würfeln. Würfeln. Taste. Würfeln. Grau, Sending, 020. Ja, und da kam auch schon Pick und Florian, du musst es gleich mal zurückspielen. Gut, die Schüttelfunktion habe ich noch nicht aktiviert. Die muss ich bei mir nochmal aktivieren. Ja, das können wir ja nachher machen, wenn wir dann mal in die Account-Einstellung reinschauen. Da 0:40. Tony, Account erstellt. 25, du bist dran. Auf Würfe des Gegners warten. Ich habe noch keine Spielanfrage bekommen. Aktualisieren. Ach, aktualisieren. Aktualisieren. Erstelle ein Spiel. Du bist dran. Viel Glück. Bonus. Pick mit ML. Runde. Hinweis. Noch M ablehnen. Spielen. Tast spielen. Zurücktaste. Also, ich muss auch diese Spielanfrage, die ich bekommen habe, akzeptieren. Sonst spielen wir das halt nicht. Du hättest ja auch ablehnen können. Ach nee, komm. Wenn, dann will ich ja wohl spielen, ne? Also, dann mach, fang mal an. Würfeln. Taste, würfeln. Grau, Pick. Nicht euer Ernst. Ich habe beim ersten Wurf schon einen Pick. So, deshalb haben wir ja die Bonuswürfel aktiv. Verwende Bonuswürfel für 1 Gold. Verwende Bonuswürfel. Hilf in Bank. Würfeln. Taste, würfeln. Grau, Sending. 0:30. Gold. Nein! Ja, möchtest du diese Bonuswürfel nicht hat, sehen? Dann nein, hat man nicht die Chance, nochmal zu würfeln. Aber ich kann jetzt mir ein Video anschauen. Ja. Oh, nee. Doch. Währenddessen würfel ich mal weiter. Gewürfelte Punkte. 2. Wieder bis Pick kommt, denn ich habe ja einen Bonuswürfel. Beim normalen Pick ohne Bonus wäre das nämlich so, dass dann, ja, wenn jetzt Pick kommen würde, gleich das Schwein so komische Geräusche machen würde und ich nicht nochmal auf Bonuswürfel drücken kann. Taste, würfeln. Grabwending, 0:0. Ja, genau, das wäre nämlich gleich gekommen und nicht erst nach dem Bonuswürfel, weil nach dem Bonuswürfel kann es auch sein, dass das eben nicht kommt, aber irgendwie kommt das gerade die ganze Zeit immer. Taste. Gold ausgezeichnet. Das ja. War das Sound für ein Goldstück. Dadurch weiß man, man hat jetzt was Gold bekommen. Sehr schön. Mal schauen, wer das Spiel gewinnt, denn dann sahne ich heute mal wieder Gold ab. Nee, du, wenn dann ich. In Würfeln, Taste, Würfeln, Grau dargestellt, gewürfelte Punkte, 4. Würfeln, Grau dargestellt, gewürfelte Punkte, 9. Würfeln, Pick. In Bank, Hilfe, verwende Bonuswürfel, verwende, Hilf in Bank, Würfeln, Tab, Würfeln, Grau, Sending, 0, Gold. Würfeln. Das gibt's ja nicht, also heute läuft's nicht gut. Eben. Gewürfelte Punkt, Pick. Oh. Verwende Bonus in Bank einzahlen 4. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte 9. In Bank einzahlen 9. Jetzt habe ich eben diese 9 Punkte und zahle die hier in die Bank ein. In Bank einzahlen 9. Dann zahle mal in die Bank ein. Habe ich schon gemacht. Ja, der Florian genießt hier mal wieder seine schöne Werbung für sein Gold. Da habe ich ja genügend von. 1, Gold, Close Ad. Taste. Das mache ich immer. 5 Videobonus plus 2 Gold. Okay. Hip in Würfeln. Taste Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 5 Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 7 Würfeln. Grau Pink. In Hilfe. Verwende Bonuswürfel. Verwende. Hilft in Bank ab. Würfeln. Tastwürfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte. In Bank ab. Würfeln. In Bank einzahlen. In Bank 9. Hinweis. Gold. Möchte. Nein. Danke. Nein. Dank. In Bank einzahlen. Dann spiele ich mal schnell zurück. Taste. Dann spiel mal weiter. Des Weiteren kannst du ja irgendwas über das Spiel noch erzählen, was dir noch einfällt. Wir werden uns auf jeden Fall nachher noch die Account-Einstellungen anschauen und vielleicht ja noch die Turniere. Die sind nämlich auch ganz witzig. Da verliere, entweder verliere ich da oder ich gewinne da, aber krieg nicht so wirklich Erfolg. Gewürfelte Punkte, 15. Ist so zum Kosten. Gewürfelte Punkte, 8. Gewürfelte Punkte, 8. Gewürfelte Punkte, gewürfelte Punkte. Oh, jetzt läuft es gut. Nee, nicht dein Ernst, oder? 6 gewürfelte Punkte, 8 gewürfelte Punkte, gewürfelte Punkte, 46, gewürfelte Punkte, 48, gewürfelte Punkte, 50. Gewürfelte Punkte. Ein Wurf versucht jetzt Manuel zu gewinnen. 8 gewürfelte Punkte, 6 gewürfelte Punkte. Ich hab Manuel das ab und an, sein Einwurf so um die 100 Punkte hat und ich darf aufholen. Gewürfelte Punkte, Pick. Oh. In Bad verwende Bonuswürfel, verwende Bonuswürfel, 1, würfeln, Taste, würfeln. Grau dargestellt. In Bank einzahlen 81. In Bank 90,9. Jetzt habe ich auch Gold bekommen, weil ich über 50 gewürfelt habe. So, Florian, dann spiel mal zurück. 0 Uhr 44. Dein Ernst? Gut, dann mache ich jetzt auch mal was. 0 Uhr 44. Samstag, 7. Januar. Warum geht das Ding ausgerechnet jetzt in Sperrmodus? Einstellungen. Zum Öffnen doppeldippen. Das war jetzt nicht geplant. ABP-Umschalter. Dieselwald. Nachrichten. Zum Öffnen doppeldippen. Ja, dann kriegen die Leute schon mal eine Vorstellung von deinem Homescreen. Das passt auch. Nee, du. Keiner soll doch mein Homescreen kennenlernen. 25 Bonus. Pick mit App. Runde. Pick Bonus mit App. Gott. Hip. In. Würfeln. Tast. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 11. Würfeln. Grau. Pick. Voll. Und eins hat Hilfe. Aber hallo. Würfel für 1 Gold. Verwende. Hilf in Würfeln. Tast Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte in Bank 1 zahlen 3. Oh, ich gewinne jetzt. Taste. Danke. In Bank 1 zahlen 13. Gewürfelte Punkte. Gewürfelte Punkte. 8. Pick. Oh. Verwende Bund in Bank 1. Würfeln. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 10. Jetzt versuche ich noch auf die 100 zu kommen, denn das schafft Florian eh nicht. Gewürfelte Punkte. 19. In Bank 1 109, 22. In Bank 1 zahle 0. Grau dargestellt. Wusste es doch. Hit in Bank 1. Würfeln. Taste. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Würfel. Gewürfelte Punkte. 10. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Pick. In Hilfe. Verwende Bonuswürfel für. Verwende. Hilf in Bank 1. Würfeln. Taste. Würfeln. Grau, gewürfelte Punkte. 17. Würfeln. Taste. Würfeln. Ich könnte. Gold ausgezeichnet. Ja, und jetzt habe ich Gold bekommen, weil ich das Spiel gewonnen habe. Und jetzt schauen wir uns mal den Dialog hier an. Spiel zu Ende. Du hast Morta geschlagen. 109 bis 22 plus 1 Gold und plus EXP. Nein, danke. Rematch. Taste. Hier kann ich gleich ein Rematch machen, also nochmal spielen. 109 bis 22. Facebook gewinnt 2 Gold. Taste. Das mache ich jetzt mal, dann kriege ich nämlich nochmal 2 Gold. Rematch. Rematch. Würfeln. Taste. Ich lasse mir das nicht so gefallen. Und hier kann ich jetzt, wenn ich gleich auf Posten drücke, nochmal 2 Gold holen. Posten. Taste. Diese Bauend. Diese Bauend. Zurück. Würfeln. Würfeln. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 11. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 30. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. Würfeln. Grau dargestellt. Gewürfelte Punkte. 37. Würfeln. Grau Pink. In Bank. Hilfe. Verwende Bonuswürfel für. Verwende. Hilf in Bank 1. Hilf in Würfeln. Tast würfeln. In, gewürft in Bank 1. Hilfe. In Bank 1. Oh. Aktualisieren. Aktualisierung abgeschlossen. Möchte. Nein. Danke. Nein. Dank in Bank 1. Allen 41. Grau dargestellt. Taste. So, ich habe jetzt 41. Und was ist mit dir? Ja, du hast jetzt ein Rematch gemacht und jetzt suche ich das Spiel hier mal raus. Parklimit Mortag. Du bist dran. Viel Glück. Bonus. Pick mit Mortag. Einladen. Letzter. Runde. Hinweis. Neues Spiel. Mordak hatte ich zu einem Bonusspiel von Pika herausgefordert. Ablehnen. Taste. Na, das lehnen wir jetzt mal ab. Send. Hinweis. Ab. Nächstes Spiel spielen. Okay. Du hast die Spielaufforderung abgelehnt. Okay. Taste. Okay. So, jetzt wisst ihr auch, wie es ablehnen geht. Das ist ja auch ziemlich schwierig. Dann sollte ich ja jetzt den Dialogfeld. Nee, das Dialogfeld kriegen. Nee, da kriegst du, glaub ich, kein Dialogfeld. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Turniere an. Also, Florian, folg mir mal in die Turnierliste. Aktualisiert. Bonus. Pick mit NLOS. Letzter Zug vor ein paar Sekunden. Bonus. Erstelle ein Spiel. Ab und Turniere. Gold. Turniere. Suchen Turniere. Ab Turniere. Zurücktaste. Aktive Turniere. Zurücktaste. Turniere. Auswahl. Aktiviert Turniere. Taste. Das sind die aktiven Turniere. Vergangene, zukünftige Turniere. Aktive Turniere. Jatsi-Bonus. Pick Paluza. 18 Round. Pick. Auszahlung ist gleich 150. Teilnahme ist gleich 1. Time Remaining. 8 Hours and 10 Minutes. Das heißt, Fakt, wenn man an der Spitze ist, also Rang 1, bekommt man 150 Gold und einzahlen muss man 1 Gold. Band 3, 24. 18 Round 1. 4, 24. Friday Tres. 18 Round, Balut-Bonus, Balut-Bonus. Und diese Turniere gibt es eben für jedes Spiel. Also es ist immer für jedes Spiel drin, die es da gibt. Balut, Yahtzee, Pick und so weiter. Und wir können ja mal kurz in ein Turnier reingucken. 18 Round, Pick-Bonus, Auszahlung ist gleich 275, Teilnahme ist gleich free. Da haben wir auch eine Free-Teilnahme. Vergangenes Turniere, Taste. Tournament Helpage, Taste, Mackenbeben. Das ist der Turniername. Am Turnier teilnehmen für eine Chance auf 275 Gold. Genau, es gibt nämlich Goldmedaillengewinner, das ist dann der Rang 1, der diese 275 bekommt. Dann gibt es auch die Silbermedaillen, die bekommen dann so um die 60. Und es gibt noch die Bronzemedaillengewinner. Und für all diese muss man eben eine bestimmte Punktzahl erzielen, also Rang 1, das ist sehr geil, halt die höchste. Dann Silber sind die ersten, beziehungsweise eigentlich ja ab Rang 2 die 20 besten Spieler, also Rang 2 bis 21. Und die Silber, die Bronzemedaillengewinner sind dann immer die 40 Spieler. Goldmedaillengewinner, Current Highscore 657. Ja, das ist der zuletzt gewürfelte Highscore, das schaffe ich sowieso nie. Auszahlung 275, Silber 20 Spieler, Qualifikationspunktzahl 461. Haben wir die Qualifikationspunktzahl. So viel müsste ich würfeln, dass ich überhaupt Silber bekomme. Auszahlung 55. Und 55 bekomme ich. Bronze 20 Spieler. Qualifikationspunktzahl 410. Ja, also Bronze oder Silber ist ja fast das gleiche von der Qualifikationszahl her. Auszahlung 35. Anzahl deiner Teilnahme ist gleich 0. Ja, ich habe 0 mal teilgenommen. Maximale Anzahl der Teilnahmen ist gleich 2. Und zweimal darf ich maximal teilnehmen. Kostenlos teilnehmen. Taste. Dort müsste ich jetzt doppelt tippen und dann noch auf OK. Und jetzt, wenn ich das gemacht hätte, müsste ich einfach nur würfeln. Und jedes Mal, wenn ich was in die Bank eingezahlt hätte oder wenn das Pick gekommen wäre, hier ist übrigens auch mit Bonuswürfel, dann muss ich von vorne würfeln. Also da muss niemand zurückspielen. Aber jetzt schauen wir uns noch mal die Account-Einstellung an, würde ich sagen. Turniere. Zurücktaste. Zurück. Ich muss ja eh noch was einstellen, also machen wir das mal. Alles klar, dann gehen wir mal da rein. Erstelle ein Ark und Einstellungen. Taste. Über Ark und Einstellungen. Verloren. Spiele. Gold. Turniere. Ark und Einstellungen. Taste. Überschrift. Aktualisierung abgeschlossen. Einstellungen. Bild wählen. Taste. Einstellungen. Wähle aus deinen Fotos einen Avatar aus. Ach so, mein Profilbild. Fotoschätz. Taste. Okay, also da wähle ich quasi ein Profilbild für meinen Account aus. Und zwar aus der Fotobibliothek. Fotoschätz. Taste. Da kann man, was das soll, weiß ich gar nicht. Du kannst immer doppelt tippen. Ich guck mir das mal an. Alte Chats säubern? Das wird alle alte Chats säubern. Ihre Chats von jetzigen Spielen existieren noch immer danach. Das löscht die alten Chats von vergangenen Spielen. Abbrechen. Taste. Abbrechen. Einstellungen. Speichern. Taste. Pocket-Chats. Taste. Speichern. Taste. Umschalt-Taste. Ein. Rebuyer-Game-List. Taste. Ja, hier kann man die Game-List reparieren. Das kann mal sein, wenn die Fehler hat. Und hier kommen jetzt auch schon die normalen Einstellmöglichkeiten. Umschalt-Taste. Ein. Zum Umschalten doppeltippen. Benutze Standardwürfel. Taste. Hier kann ich meinen Würfel auswählen, denn es gibt verschiedene Würfel. Wenn man einen höheren Level hat, kann man nämlich auch einen anderen Würfel machen. Der hat aber so keine Vorteile, der sieht einfach nur anders aus. Benutzername ändern. Ja, brauche ich auch nicht machen. Benutzername. Mautag. Textfeld. Benutzername und Log. Kennwort ändern. Neues Passwort. Neues Passwort. Kennwort. Realphysics diese Rolling. Umschalttaste. Aus. Uses 3D diese Realphysics for Rolling. Zum Umschalten doppeltippen. Ja, wenn man das macht, dann hat man auch andere Sounds. Aha. Es sieht auch anders aus. Jetzt I. Umschalttaste. Aus. Hier kann man festlegen, für welche Spiele das alles sein soll. Aus. Umschalttaste. Ein. Toninformationen. Tab. Videos. Nur Wi-Fi. Umschalttaste. Ein. Kit-Mode-Informationen. Videos erlauben, wenn Wi-Fi eingestellt ist. Zum Umschalten doppeltippen. Und hier ist die Möglichkeit Shake to Roll. Shake to Roll. Umschalttaste. Ein. Das heißt eben, wenn ich schüttel, kann ich würfeln. Also man sieht hier die Videos. Warte, ich suche das eben. Bin ich zu weit? Bonusspiele-Informationen. Animationen. Animationen-Informationen. Ich glaube, ich bin zu weit. Okay. Video. Tone. Soundswitch. Shake-to-Roll. Umschalttaste. Aus. Ich hab's überscrollt, ja. Ich war zu weit. Und jetzt muss man nur noch auf Speichern drücken. Das findet man irgendwo weiter oben. Back-Taste. Eben. Einstellungen. Bildwellen. Pokerchats. Speichern. Speichern. Taste. Benutzer speichern. Einstellungen. Benutzer speichern. Benutzer speichern. Benutzer speichern. Benutzer speichern. Benutzer speichern. Bildwellen. Code Hinweis. Prima. Benutzerin wurde gespeichert. Okay. Taste. Aktualisieren. Aktualisieren. Und jetzt sind wir wieder auf der Startseite. Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr barrierefrei auch und auch für sehende Leute auf jeden Fall interessant, denn es bringt auch tolle Animationen mit, habe ich mir sagen lassen. Und wir packen euch auf jeden Fall den Link zum App Store und zum Google Play Store, denn es gibt auch eine Android-Version, wir haben es jetzt auf dem iPhone gespielt. Packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung des Podcasts und ihr könnt euch die App dann herunterladen und wir hoffen, ihr hattet hier viel Spaß beim Zuhören und habt auch weiterhin viel Spaß mit diesem Spiel. Von meiner Seite war es das dann, bis zum nächsten Mal. Ja, dann verabschiede ich mich auch mal, würde ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu produzieren, Manuel, und natürlich dieses Spiel zu spielen. Man hört sich bei der nächsten Episode, die ich aufzeichnen werde. Bis bald. Bildschirm dunkel.